1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heute Nacht heißt Haare. Ich möchte gerne mit euch rundherum über dieses Thema sprechen, über das Thema Haare. Hattet ihr schon mal einen Unfall mit euren oder wegen eurer Haare? Haben Haare für euch einen besonderen sexuellen Reiz? Und was fällt euch ein zum Thema Haare und Krankheiten? Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Haare. Der erste Anrufer ist Sabrina und Sabrina ist 29. Guten Morgen, Sabrina. Ja, hallo Domian. Hallo. Ich bin 28. Oh, entschuldige, jetzt habe ich eine uralte Frau aus dir gemacht. Nein. Aber die junge Frau, die 28 Jahre alt ist, hat sich zum Thema Haare gemeldet. Ja, genau. Warum? Ich habe AGS, das ist das adrenogenitale Syndrom. AGS? Ja. Und was heißt das? Das heißt, dass ich zu viele männliche Hormone entwickle, also zu viel Testosteron. Und halt sehr stark behaart bin, sei es im Gesicht, auf der Brust, Oberschenkel und halt am ganzen Körper. Ach, auf der Brust auch? Ja. Wie hat man sich das vorzustellen? Hast du Brusthaare, so wie Männer Brusthaare haben? Ja, so kann man das, ja, kann man so sehen, genau. Auf der gesamten Fläche der Brust? Also hauptsächlich zwischen der Brust und auch auf der Brust, nur nicht so extrem wie zwischen der Brust. Wie dicht, genau. Wie dicht, ich versuche mir gerade vorzustellen, ich habe das noch nie gesehen. Wie dicht bedeckt ist denn die Brust mit Haaren? Ja, also es ist schon, ich habe sehr dunkle Haare und also es ist schon extrem, wie soll ich das sagen, dicht bedeckt. Jetzt nicht so wie auf dem Kopf, aber man sieht schon einiges. Ja, also wie eine stark behaarte Männerbrust, da kann man ja auch sagen, ist dicht bedeckt, man sieht ein bisschen Haut noch, aber... Genau. Welche Farbe? Schwarz. Schwarz auch noch. Im Gesicht auch, sagst du? Im Gesicht auch. Kinn, Oberlippe, Hals, Koteletten. Wenn du nichts machst, bekämst du einen richtigen Bart, einen Vollbart? Ja, ich war schon überlegen, hier den Bart für Deutschland wachsen zu lassen, um mal ein Foto dazu senden. Mal gucken, wie es ankommt. Aber du machst was dagegen, du rasierst dich. Ja, ich rasiere mich und zupfe mich auch, weil sonst geht's gar nicht. Also sonst würde ich mich überhaupt nicht mehr raustrauen. Gehen wir den Körper nochmal durch. Also das Gesicht können wir uns vorstellen, die Brust können wir uns in etwa vorstellen. Oberschenkel, sagst du, ist Oberschenkel, auch Bauch. Bauch auch? Ja, Bauch auch. Und Rücken? Rücken geht halbwegs. Beine? Auch extrem, ja. Also wenn ich mir das mal gerade so vorstelle, wenn ich dich jetzt nackt sehen würde oder im Bikini, sehe ich ja fast nur Haare. Ja, also ich sag mal, wie wenn man durch ein Schwimmbad geht, ne, so gehe ich dann auch durch mit Haaren. Halt. Achso, so wie ein stark behaarter Kerl, du dann auch. Stell ich mir für eine Frau extrem schwierig und belastend vor. Ist es auch, ja. Wie lange hast du diese Erkrankung, dieses AGS schon? Das ist ein angeborener Gendefekt. Das heißt, ich habe als 8-jähriges Mädchen schon extreme Behaarung gehabt. Bin in der Schule, habe ich vorhin auch schon Kollegen von Ihnen gesagt, von mir gesagt, bin in der Schule schon als Affenmädchen bezeichnet worden und also es war schon extrem. Ja. Mit 8 Jahren schon? Da kriegen ja die Jungs das noch, in der Regel nicht mal. Ja, genau. Aber diese starken männlichen Hormone schlagen sich nicht nieder auf deine Stimme. Die Stimme klingt absolut weiblich. Ja, das hat mir schon haben mir schon viele gesagt, gerade Leute, die mich extrem kennen. Ne? Die haben auch gesagt, dass ich eine sehr weibliche Stimme habe. Der Leidensdruck ist groß. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Was alles unternimmst du dagegen? Du hast gerade schon gesagt, du rasierst dich im Gesicht und zupfst. Ja, also ich rasiere mich im Gesicht. Ich soll jetzt, wenn ich Glück habe, eine Art Lasertherapie bekommen, wo ich aber leider selber noch viel zuzahlen muss. Ja, das ist teuer, ne? Ja, ist zumal ich auch arbeitsunfähig geschrieben bin und nicht weiß, wie ich das überhaupt tragen soll dann, ne? Dieses Lasern, ist das denn dann so, wenn man es einmal lasert, dass man dann wirklich Ruhe hat? Man muss wohl 8 bis 10 Sitzungen haben. Ach so. Und dann immer mal wieder alle halbe Jahre oder alle 4 Monate, ich habe mich so leicht schon erkundigt gehabt, das behandeln lassen, wenn da noch was kommt, dass man da nochmal drüber geht. Ah, das heißt also bei einer nachhaltigen und dauerhaften Behandlung über mehrere Sitzungen hat man die Chance, irgendwann dann wirklich haarfrei zu sein. Definitiv. Ja, denke schon, ja. Kann man denn von innen nichts dagegen machen? Kannst du die männlichen Hormone nicht irgendwie durch Zugabe weiblicher Hormone irgendwie runterfahren oder kann man ja, da nicht? Ja, das ist halt das Thema. Ich bekomme Cortison, 2 verschiedene Cortisonarten, das ist Hydrocortison und Dexamethason. Ja. Und das soll die Hormone ja halt so weit bringen, dass ich mehr Östrogene als Testosteron entwickle. Und wie lange nimmst du das jetzt schon, oder wie lange bekommst du schon das? Seit 2008, Mitte 2008, also 4 Jahre jetzt. Hat es denn ein bisschen zumindest gewirkt? Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen schlimmer geworden. Ach, sogar schlimmer geworden? Ja, dadurch, dass ich mich ja auch rasiere, gerade im Gesicht, habe ich das Gefühl, die Haare werden dicker. Also hat das Cortison gar nicht angeschlagen, diesbezüglich? Ja, genau. Mein Körper stellt halt kein eigenes Cortison her. Mhm. Das ist noch mit in der Krankheit. Und deswegen muss ich das außen hinzufügen. Ich habe dadurch auch leider sehr viel zugenommen. Und das wollte ich ja fragen. Wie viel wiegst du denn nach der Cortisontherapie jetzt? Ich habe jetzt 140, ich habe 60 Kilo zugenommen. Und wie groß bist du? 1,68. 1,68 und 140 Kilo. Das ist ja Wahnsinn. Das ist heftig, das drückt auch ziemlich auf die Psyche und auf dem Selbstbewusstsein. Ne? Glaube ich. Alles. Ja. Ja. Es stellt sich natürlich jetzt eine ganz große Frage, wenn man das als kleines Kind schon bekommen hat, in der Pubertät so ausgesehen hat, wie du es gerade geschildert hast. Wie haben die Jungs und die Männer auf dich reagiert? Gerade Jungs, also ich sag mal, Kinder sind grausam und das war also in der Schule schon sehr, ich war sehr unterdrückt worden, ne? Also viel gehänselt und wie gesagt, Affenmädchen und sowas halt. In der Schule schwimmen habe ich mich kaum noch getraut, gerade weil man ja auch da Badeanzüge tragen muss und na klar, so. Und na klar. Ja, aber irgendwann in der Pubertät verliebt man sich dann. Wie war das bei dir? Hat irgendjemand die Liebe erwidert? Ja, das Problem ist halt bei mir, ich habe eine schlechte Vergangenheit, deswegen habe ich mich auch lange nicht an Jungs herangetraut, sag ich jetzt mal. Und bist du heute in einer Beziehung? Ich bin jetzt geschieden. Ach so, das heißt, gab es einen Ehemann? Ich habe einen Ehemann gehabt, ja. Und der hat das so akzeptiert und hat das hingenommen? Ja, erstmal schon, also die starke Behaarung, aber wo dann rausgekommen ist, dass ich AGS habe, hat er sich so ein bisschen abgewendet, sei es im sexuellen Bereich und so generell. Ach, wie komisch. Also erstmal akzeptiert er die Behaarung und nachdem er gehört hat, dass die Behaarung aus einer Krankheit resultiert, wendet er sich ab. Das gibt ja auch keinen Sinn irgendwie. Ja, dieses AGS, ich denke mal, dass er sich hauptsächlich darüber im Klaren war, dass ich halt zweigeschlechtlich hätte zur Welt kommen können. Ach so. So hängt das vielleicht so ein Punkt war, wo er sagte... Das hat ihn dann weggeschreckt von dir. Ja, ich denke mal. Also er hat auch nicht mit sich reden lassen. Mhm. Ich habe auch gesagt, kommt es vielleicht daher, dass ich so viel zugenommen habe oder. Aber er hat nicht mit sich reden lassen. Ne? Er hat immer abgeblockt und dann war für ihn das Thema auch gegessen und ich hing da. Ne? Und oje. Hast du Kinder? Leider nicht, nein. Mhm. Ich hätte gerne. Ja. Naja gut, das kann ja noch alles kommen. Du bist ja, ist ja wieder Frage, ne? Durch den AGS. Ne? Ach so. Ist das wieder eine Frage? Ich verstehe, ja, natürlich. Du hast völlig recht, ja. Mensch, Sabrina, was drücken wir dir jetzt die Daumen, dass du doch irgendwie deine Kohle zusammenbekommst für so eine Therapie? Kann man denn bei so einem dramatischen Fall, kann man die Krankenkassen da nicht aktivieren, dass die das dann doch bezahlen, dass man das nicht privat bezahlen muss? Ja, und zwar, ich hatte mit der Krankenkasse, ich habe denen Fotos geschickt von dieser Behaarung und die haben gesagt, die würden keine Laserbehandlung übernehmen, sondern eine andere Behandlung. Mhm. Aber die hat der Hautarzt mir wieder erklärt, ist nicht dauerhaft. Na ja gut, dann bringt es ja nichts, dann ist es ja albern, ja. Genau, und deswegen wollte ich jetzt erstmal nochmal einen anderen Hautarzt aufsuchen, was der dazu sagt, bevor ich mir, also ich hole mir dann lieber ein, zwei Meinungen mehr ein. Im Prinzip brauchst du ein richtig gutes Gutachten, dass dich das eben auch, das kann ja jeder Mensch nachvollziehen, eben auch sehr psychisch belastet. Ja, ja, definitiv. Und dass es dann eben auch eine Indikation vorliegt, dir das machen zu lassen und dir das letztendlich dann auch zu bezahlen. Ja. Mensch, Sabrina, ich drücke dir die Daumen, dass du die Haare loskriegst. Also diese Lasergeschichte könnte man dann ja auch auf der Brust auch machen, ne? Rein theoretisch ja. Ja, das wäre dann schon... Also das geht eigentlich überall. Und das wäre ein Traum für dich wahrscheinlich, was? Oh, ja, auf jeden Fall. Ja, irgendwann aus der Dusche zu kommen, vor den Spiegel zu treten und fast keine Haare zu haben. Ja. Das wäre es, ne? Ja, das ist schon ein großer Traum, ja, auf jeden Fall. Ich wünsche es dir so sehr, dass es irgendwann, dass dieser Traum wahr wird, Sabrina. Das ist lieb von dir, danke schön. Alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Ja, gerne. Domian, ja? Darf ich ein Autogramm von dir Natürlich, haben? Sehr gerne. Du rufst an, wir rufen dich nochmal an, du legst bitte auf wegen deiner ja, Anschrift. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Okay, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt Haare. Hattet ihr wegen eurer Haare oder mit euren Haaren vielleicht schon mal einen Unfall? Was bedeuten Haare im Sexuellen für euch? Findet ihr das eklig, abstoßend oder findet ihr es vielleicht sogar sehr geil? Auf welche Haarfarben steht ihr? Es gibt ja Menschen, die total abfahren auf blonde oder auf rote und sich gar nicht mehr halten können. Welche Krankheiten habt ihr vielleicht mit euren Haaren, wegen eurer Haare? Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Linda. Linda ist 25. Guten Morgen, Linda. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Linda. Schön, dass du da bist. Zum Thema Haare. Ja, genau. Ich rufe an. Ich habe naturrote Haare. Ah. Ja. Das ist schön. Ja, definitiv. Und ja, ich wollte einfach nur mal so ein paar Kleinigkeiten aus meinem Leben erzählen, die vielleicht ganz amüsant sind oder so auch für andere mal zu hören. Genau, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, es gibt ja Leute, die total abfahren auf bestimmte Haarfarben. Und, ja. Und bei den Roten, glaube ich, ist es dann bei einigen sehr eklatant, dass das ein richtiges Reizmuster ist, wenn jemand rote Haare hat. Definitiv. Erlebst du das, dass es manche Jungs geben, die ganz wibbelig werden, wenn sie dich sehen? Ja, definitiv. Also mein Freund ist definitiv auch einer davon. Aha. Der hat halt auch die Vorliebe für rote Haare und... ja doch, also man merkt schon, dass das besonders reizvoll ist scheinbar für einige Männer, aber auch nicht für alle, weil es gibt auch immer so, es ist so ein bisschen polarisiert und manche finden es halt gar nicht schön, aber ja. Ich erlebe es halt meistens eher positiv, dass viele total auf meine Haarfarbe stehen. Linda, ich höre gerade, dass es ein Foto geben soll. Ja. Ein Foto von dir? Ja, ich hatte der E-Mail drei Fotos angehangen, genau. Wow, da sieht man was dann für, mal meine Haarfarbe. Was für eine hübsche Frau. Herzlichen Dank. Was für eine hübsche junge Frau. Dankeschön. Die Haare sehen ja wirklich toll aus. Ja. Kann ich jetzt in den Radiohörern nur so beschreiben. Also wirklich sehr, sehr, sehr naturrotes Haar. Und da ist nichts gefärbt. Ja, also ich hab also normal naturrote Haare. Ich habe aber schon mal bei einmal im Jahr das Festival in Breda in den Niederlanden ist, so ein Rothaaring-Treffen, Rothaaring-Tag. Ja. Da habe ich mir dann schon mal Naturhenna drauf gemacht, in Rot, damit das Ganze noch ein bisschen mehr leuchtet und strahlt. Aber das ist halt wirklich dieses Natur-Orange-Karottenrot. Ich verstehe. Ja. Was für Situationen hast du schon mit Männern erlebt wegen deiner roten Haare? Also das Amüsanteste ist tatsächlich immer, also ich bin in den letzten Jahren gehäuft auf Männer getroffen, die dann immer irgendwie rumdrucksen und dann so fragen, ja, darf ich dich mal was fragen? Und ich sagte immer, ja klar, mach und so. Und dann kommt immer so, ja, ach nee, doch nicht, ist blöd und ha, ich weiß nicht. Und wenn sie sich dann irgendwie Mut angetrunken haben oder sich den Mut gefasst haben, dann kommt dann halt immer tatsächlich die Frage, ja, sag mal, sind die Haare überall so? Mir klappte dann erstmal regelmäßig die Kinnlade runter, weil ich mir dachte, darüber grübeln die stundenlang und das ist das Einzige, worüber die sich Gedanken machen. Ja, weißt du, Linda, ich hätte dich das natürlich auch noch gefragt, aber erzähl mal so von dir aus. Ja, also ich habe da gar kein Problem mit. Ja. Also wie gesagt, ich wurde ja jetzt schon häufiger gefragt, inzwischen bin ich da fast gewohnt. Ich kann jetzt nicht von allen pauschal sprechen, aber von mir weiß ich es halt auf jeden Fall. Ich habe generell sehr helle Körperhaare. Das heißt, ich habe da auch, meine Kosmetikerin findet das immer super. Ich muss nur alle 8 Wochen zum Beine wachsen gehen, weil da kaum was nachwächst und nur in ganz hellblond. Und es ist tatsächlich ganz hellblond mit ein bisschen Rotstich. Süß. Ja. Ja, kann man so sagen. So, jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, rasierst du deine Schamhaare oder lässt du diese schönen, leicht rötlichen Schamhaare stehen? Also meistens rasiere ich die schon, weil ich persönlich halt Körperhaare nicht wirklich toll finde, ja. Weder an mir noch an anderen. Aber gelegentlich kommt das auch schon mal vor, dass ich mal so einen Streifen habe stehen lassen, so je nach Lust und Laune. Ja. Aber irre, dass die Jungs das dann auch gleich so offensiv fragen. Ja, wobei offensiv ist immer so eine Sache, ja. Dass die drucksen ja echt stundenlang rum vorher. Ja, klar. Ja. Ist es denn bei dir umgekehrt genauso? Stehst du auch auf Jungs mit einer bestimmten Haarfarbe? Haarfarbe jetzt nicht unbedingt, da habe ich mich nicht so festgelegt, aber lange Haare. Ich stehe bei Männern sehr auf lange Haare. Ah. Ja, ich bin auch so der Metal-Typ und da ist das irgendwie sowieso ein Klischee und ein Muss. Da habe ich natürlich überhaupt keine Schnitte bei dir. Abgesehen davon, dass ich natürlich schon steinalt bin für dich. Aber wir haben vor der Sendung mal so ein bisschen was ausprobiert, wie ich so aussehen würde mit längeren Haaren. Ich weiß nicht, ob wir das Bild jetzt auch schon haben können. Gucken wir mal gleich. Ja, das wird sicher gleich kommen. Also lange Haare müssen es sein. Ja, doch. Also mein Freund, der hatte schon so etwas längere Haare, als wir uns kennengelernt haben, hat sich inzwischen auch richtig lang wachsen lassen. Ich finde das halt unheimlich ästhetisch und unheimlich schön, wenn ein Mann lange gepflegte Haare hat. Ja. Und allein schon so ein Aspekt, wenn man dann so auf Metal-Konzerten, Festivals oder in Kneipen ist, das Headbang, ich finde das unheimlich geil. Mich macht das total an. So, da steht, wenn du uns im Fernsehen siehst. Eine 1A-Micky Krause-Frisur. Ja, in der Tat sieht das vielleicht ein bisschen albern aus, aber ich hatte früher lange blonde Haare, gelockte blonde Haare. Schön. Ja. Da musst du mal in den kommenden Sendungen ein altes Foto rauskramen und auch mal zeigen. Ja, das könnte ich machen. Und irgendwann hatte ich keine Lust mehr drauf, weil mir das alles so lästig war mit dem Haarwaschen und da waren sie platt gelegen und dann waren sie fettig und so etwas und dann ging es dann bergab. Also eine sehr nette rothaarige junge Frau, Linda. Dankeschön. Hast du das so geplant, für die nächste Zeit sie auf jeden Fall auch so lang lassen, deine Haare? Ja, also ich habe meine Haare jetzt vor einiger Zeit mal spitzen schneiden lassen, ein ganzes Stück, weil sie kaputt waren, aber an sich kommen für mich kurze Haare nicht in Frage. Meine Mutter fand das damals, als ich mit 6, 7 Jahren eingeschult wurde, ganz süß und hat mir einen Igelschnitt verpasst, sodass selbst Freunde der Familie, die mich eigentlich kennen müssten, auf einem gemeinsamen Geburtstag meiner Eltern, wo ich mit Jeans und Miniröckchen mit Rüschen dran rumgelaufen bin, meinten irgendwie, euer Junge ist aber groß geworden. Ich bin ja also leicht traumatisiert, deswegen also kurze Haare kommen für mich auf gar keinen Fall in Frage. Ich finde, das ist für eine Frau so burschikos und ich mag das halt nicht so und also für mich auf jeden Fall lange Haare Pflicht. Ich finde es auch schön, es war ja wirklich ein ganz tolles Foto vorhin. Letzte Frage noch, gibt es viele Männer, wo du merkst, dass die dich angucken, wo aufgrund wahrscheinlich deine roten Haare? Ja, definitiv. Ja. Also, definitiv. Ja. Wobei man das ja gar nicht auseinanderhalten kann, ob die dich anschauen, weil du eine hübsche Frau bist oder wegen der roten Haare. Man weiß es nicht. Ja, aber oft, also wie gesagt, auch gerade auf diesem Festival da in Breda. Ja, hör mal, das finde ich ja verrückt. Es gibt ein Festival einmal im Jahr. Ja. In Breda heißt das, ne? Genau, Breda, das ist relativ nah der deutsch-holländischen Grenze. Ja. Und da treffen sich nur rothaarige Menschen. Also da kommen halt ganz viele aus der ganzen Welt, Tausende wirklich. Das ist ja lustig. Halt das erste Septemberwochenende jedes Jahr, das heißt Rothaarigen Tag und wir fahren jetzt auch schon seit ein paar Jahren hin. Das ist doch ein Eldorado für Männer, die auf rothaarige Frauen stehen. Die können da ja extrem gut auf die Jagd gehen. Absolut, absolut. Aber ich finde es auch toll, weil man ist endlich mal, man wird zwar auch angestarrt, aber man wird anders angestarrt. Man kann auch selber die Leute mal so anstarren und ist total fasziniert. Ich habe da letztes Jahr so hübsche Frauen gesehen, es ist faszinierend. Magst du denn auch Männer mit roten Haaren? Es kommt drauf an. Ich muss leider zugeben, dass ich die meisten Männer mit roten Haaren bisher erschreckend hässlich fand. Mhm. Es gibt nur wenige, die ich bisher wirklich schön fand. Weißt du, was ich ganz toll finde? Die Kombination, wenn Männer oder Frauen rote Haare haben, aber bei Männern finde ich es besonders toll, wenn die rote Haare haben und braune Augen. Ja. Das finde ich total exotisch und toll. Ja, doch, finde ich auch. Liebe Linda, war sehr nett, mit dir geplaudert zu haben. Ja, danke gleichfalls, hat mich gefreut. Ich hatte noch eine Frage. Ja. Könnte ich ein Autogramm bekommen? Ja, natürlich. Die klassische Frage am Ende. Natürlich, du legst auf, wir rufen zurück. Okay, mach's. Alles Gute. Tschüss, Dank. Linda. Schönen ciao. Abend noch. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Ja, ihr seht ja mich fast doppelt gerade. Sehr lustig mit den Haaren. So, Thema Haar heute. Nacht. Und es geht weiter mit Giovanni. 22. Hallo, Giovanni. Ja, hallo Domian, guten Abend. Hallo Giovanni, auch zum Thema Haare. Warum hast du angerufen? Ja, genau. Ich habe angerufen, weil ich mich sehr, sehr, sehr freue, dass seit 2, 3 Wochen wieder meine Haare wachsen. Ich war nämlich krebskrank. Es war, glaube ich, nicht ganz, oder es war vermutlich zu erwarten, so ein Fall in dieser Sendung. Halt, da war gerade ein Störer in der Leitung. Du warst krebskrank und den Rest habe ich nicht verstanden. Genau, ja, und freue mich, dass jetzt endlich nach der Chemotherapie und dann noch nach ein paar Wochen Wartezeit endlich meine Haare wieder wachsen. Ja, was für eine Krebserkrankung hattest du, Giovanni? Ich hatte ein Hodenkarzinom. Ja. Und bin jetzt sehr froh, wieder gesund zu sein. Und das ist gut behandelt und der Krebs ist, soweit man das sagen kann, weg. Ja, soweit man das jetzt wenige Monate nach der Chemo sagen kann, ist er weg. Ja. Hodenkarzinom ist zum Glück sehr gut behandelbar. Heißt das, dass du operiert worden bist und ein Hoden weggenommen wurde? Ja, genau, das heißt es genau. Ich wurde einmal im Hoden operiert, dann kam die Chemotherapie und dann wurden die Metastasen noch ein weiteres Mal operiert. Achso, es gab auch Metastasen schon. Ja, genau. Ja, wo gab es die? Die treten im Rückenbereich auf. Da kommen dann auch meistens die Schmerzen her. Mhm. Jetzt ich habe das mal gehört, dass wenn an den Hoden etwas operiert wird, wenn ein Hoden weggenommen wird, dass eine Reservehoden eingelegt oder eingepflanzt wird. Das kann man machen aus, es hat keinerlei medizinische Gründe, das kann man allein aus optischen Gründen oder Gründen des Wohlbefindens machen. Nein, ich halte von sowas wenig. Verstehe. So, wie lange warst du jetzt ganz ohne Haare? Ich war ganz ohne Haare für mehr oder weniger ein Jahr. Mhm. Ich finde es nicht schlimm, ohne Haare zu sein. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Glatze mir ganz gut stand. Allerdings in Verbindung mit den anderen offensichtlichen Symptomen, also keine Augenbräue, dann diese Blässe, dann die, aber bist du ja abgemagert, dann die zerstochenen Arme und so. Dann wurde man doch schon immer offensichtlich, egal was man gemacht hat, als krank angesehen. Wie haben die Leute und darauf auch reagiert? So behandelt. Genau, die Leute haben dann wahrscheinlich immer kapiert oder die meisten kapiert, dass du krebskrank bist oder dass du behandelt wirst. Wie gehen Leute dann mit einem um? Also in meinem Freundeskreis bin ich sehr, sehr offen damit umgegangen. Ich habe das gleich publiziert, nicht bei einem großen Online-Portal, aber im Freundeskreis, weil klar ist, dass man sowas eigentlich nicht allein durchstehen kann. Das war nicht das Problem. Das Problem war, wenn ich dann mal zum Beispiel von der Chemo nach Hause gefahren bin mit dem Taxi, dann kam immer dieser empathische, mitleidige Blick, dann kamen immer so versteckte Anspielungen und auch manchmal so Geschichten wie, wer weiß, wie lange sie noch zu leben haben, und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Das haben Sie heute für mich gesagt? Vielleicht habe ich das auch nur ein bisschen rausgehört. Das kann ich so nicht sagen. Ja, ja. Aber das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und auch diese ganze Empathie, das war zwar nett und vielen Dank, aber das braucht man nicht. Eigentlich geht man da durch und durch. Ja, man will einfach nur ganz normal behandelt werden, respektvoll, und dann ist es auch gut. Ja, und abgesehen davon, dass ich körperlich sehr, sehr eingeschränkt war und schwach war und wirklich keine schöne Zeit hatte, war ich mental ja noch völlig auf der Höhe. Mhm. Und was war für dich das Schwierigste während dieser Chemotherapie? Das Schwierigste? Mhm. Dass ich in keinster Weise mehr dazu fähig war, zu machen, was ich will. Ich war überhaupt nicht selbstbestimmt. Ich konnte nicht mehr, also ich wäre allein zu Hause, man ist dann ja immer 2 Wochen im Krankenhaus, 1 Woche zu Hause, nicht überlebensfähig gewesen. Mhm. Ich bin immer sehr selbstbestimmt gewesen und ich war richtig angewiesen auf die Hilfe meiner, zum Beispiel bin ich dann zu meinen Eltern zurückgezogen. Ja. Ging es auch einher mit schweren körperlichen Beschwerden, also Übelkeit oder Schwächen? Bringt keinen Spaß, ja. Ja, es ist eine sehr schwere Zeit, ne, kann man sagen. Genau. Ja. Und die Haare, die symbolisieren mich, oder für mich symbolisiert die Rückkehr der Haare. Ja, klar, na klar. Auch die Gesundung extrem. Ich will gar nicht sagen, dass Glatzen schlecht sind oder sowas, aber in diesem Fall, das ist ein gewisses Symbol. Was hattest du denn vorher für Haare? Also wie lang waren die? Ich wollte jetzt schöne sagen. Also schöne Haare auf jeden Fall schon mal. Welche Farbe? Dunkelblond. Dunkelblond. Und wie lange hattest du sie? waren schon so auf Nacken. Ach so, so lange. So lange. Ja, so eine bisschen so eine Tolle oder Welle oder ich weiß nicht genau, wie man das und wie sieht, beschreibt. Wie beschreib dich mal jetzt, wie sieht das jetzt im Moment auf deinem Kopf aus? Naja, jetzt sind so diese schönen, was weiß ich, 7-6 Millimeter oder so. Also noch nicht wirklich viel. Ich habe es dann auch nochmal richtig stutzen lassen, damit es auch ein bisschen gleichmäßiger wächst. Was wächst denn eigentlich zuerst? Wachsen die Kopfhaare zuerst oder zum Beispiel die Augenbrauen zuerst? Das kam bei mir relativ parallel, aber die Stoppeln merkt man doch eher auf der Glatze. Mhm, ja. Also weil ich auch gerne so über den Hinterkopf fahre, wenn ich nachdenke und dann merkt man, hier wächst ein bisschen was oder hier ist noch gar nichts und so weiter. Auf jeden Fall ist jetzt die kommende Haarpracht, diese kleinen Stoppel, die da jetzt wachsen bei dir, das ist ein Symbol dafür, zurück im Leben zu sein. Ja, genau. Nicht das Einzige, aber schon das Markanteste. Mhm. Giovanni, du bist erst 22 Jahre alt. Was hat mit dir diese schwere Erkrankung gemacht? So ein bisschen ich möchte nicht zu hart mit mir ins Gericht gehen, aber ich finde, jeder fällt einmal und ich bin jetzt hingefallen und davor war ich ein bisschen überfliegen, alles machen. Ich habe allein im Ausland gelebt, ich habe das gemacht und ich bin ein bisschen zur Ruhe gekommen. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie mich aber auch ein bisschen, so gewisse Verhaltenszüge, ich mag nicht mehr so gern unter vielen Menschen sein oder sowas. Und natürlich das klingt so ein großes Wort, diese Endlichkeit des eigenen Ichs, aber das wird einem schon bewusst, ja, muss klar. Man schon sagen. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man so jung ist und du sagst, du standst so mitten drin im brausenden Leben und wenn dann sowas passiert, dann wird man schon aber direkt auf die Tatsachen zurückgerufen. Einmal auf den Boden zurück. Ja, aber das sozusagen. War das, als du das erfahren hast, dass du Krebs hast, wie hast du denn da reagiert? Ich weiß nicht, also irgendwie war mir das schon immer, ich fand das, es war nie außerhalb der Möglichkeiten, dass ich das mal Krebs bekomme, das hatte ich irgendwie schon immer, weiß nicht, gedacht, wie das wohl wäre oder so. Und zum anderen muss ich sagen, das ist ja ein urologischer Krebs ist und ich habe wahnsinnig viel Glück, dass mein Vater Urologe ist. Ach so. Und so das Ganze auch sehr früh erkannt wurde, weil ich keine Hemmschwellen hatte, zum Urologen zu gehen. Mhm. Und ich so sofort im Vertrauen der Ärzte stehe und dann in einem sicheren Netz war und verstehe. So weiter. Das war dann schon mal ein Trost oder das war erleichternd für dich. Ja, und dann wusste ich auch, dass ich gut behandelt werde. Natürlich. Und das ist ja eine Krebsart, die, wenn die früh erkannt wird, die auch wirklich große Heilungschancen hat. Auch später. Das wird dann halt nur mit mehreren OPs oder längeren Chemozyklen, ja. Lieber Giovanni, dann wünsche ich dir gutes Haarwachstum für die nächste Zeit und dass wieder so schön werden wie vorher. Und danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Eine schöne Nacht. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unser Thema Haare heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema reden wollt, über Haare, von welchem Aspekt aus gesehen auch immer, dann meldet euch 0800 220 50 50. Hier ist Markus. Markus ist 25. Hallo Markus. Hallo. Hallo Markus. Ja, hallo Domian. Ja. So, Haare. Ja. Ja. Da hast du zu angerufen. Warum? Ja, ich würde gern mit dir über was sprechen, was in meinem Leben irgendwie komisch ist. Bin ich gespannt, legen wir los. Ja, also ich esse Haare. Du isst Haare? Ja, ich esse Haare. Aber du willst mich nicht verarschen? Nein, ich will dich nicht verarschen. Welche Haare isst du denn? Von wem? Meine meistens. Wie viel? Ja, so ein kleines Büschel. Also so ein paar Zentimeter Büschel. Ja, also das mache ich vorher nass, damit das in der Hand so ein kleiner Klumpen wird. Ach so. Du schneidest die ab, die Haare? Naja, meistens hole ich die aus der Bürste im Waschbecken. Das ist ja noch ekliger. Ja, geht, aber das ist besser, als sich abzuschreiben. Finde ich nicht. Wenn ich Haare essen würde, würde ich mir die vorher frisch abschneiden. Aber egal. Aber es sind ja nur deine Haare dann aus der Bürste. Ja. Du stutzt gerade im Moment. Ja, ich bin sehr nervös. Ah, nee, ja, das ist ja okay, das ist nicht schlimm. Aber du bürstest dir wirklich nur selbst die Haare mit dieser Bürste? Ja, klar. Wie lang sind deine Haare? Augenhöhe. Augenhöhe? Augenhöhe, ja, also... Also die Stirn ist bedeckt? Jo. Und hinten so Ohren auch bedeckt? Nee, ohrenfrei. Ohrenfrei. Wie lange machst du denn das schon? 2-3 Jahre. Und wie oft kommt das vor? Wie oft das vorkommt? Dass ich Haare esse. Ja, da reden wir ja. Ja, alle 2-3 Tage. Warum machst du das? Ist irgendwie ein schönes Gefühl. Sowas muss man ja irgendwie mal anfangen. Ich glaube, du verarschst mich wirklich nicht. Nein, ich verarsche dich nicht. Mit sowas muss man ja erstmal anfangen. Zum ersten Mal auf die Idee kommen. Wie war denn das? Ja, also ich hatte die im Waschbecken, die Haare. Ich habe gerade die Bürste sauber gemacht. Und Wasser drüber, damit die runterfallen. Und das ging nicht. Und dann habe ich die in die Hand genommen, wollte die Mülleimer tun und habe die im Mund genommen. Aber ich sag mal, fast alle Menschen haben doch so eine Hemmschwelle. Die finden Haare eigentlich eklig. Fast auch die eigenen Haare, wenn die irgendwie so im Waschbecken liegen. Ja, geht. Also es sind ja deine eigenen Haare und die sind ja von dir und deswegen... Ja, aber trotzdem. Und dann hast du sie im Mund genommen. Und was hast du da empfunden? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie so ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Versuch's mal. Es ist halt so ein Gefühl, du hast halt den ganzen Mund, der ist einfach ganz, ganz komisch. Ich kann es ja immer noch nicht richtig glauben, Markus. Ja. Es ist ja auch ungewöhnlich. Du kannst ja, also wenn du die Wahrheit sagst, kannst du ja wirklich wahrscheinlich verstehen, dass ich so skeptisch bin, ne? Ja, natürlich. Würde ich auch sein. Hast du das schon mal von jemand anderem gehört, dass der das macht? Nee, ich habe da aber noch nie jemand drauf angesprochen. Wenn es stimmt, sage ich nochmal, frage ich mich auch gerade, hat das gesundheitliche Schäden? Nee, ich glaube nicht. Kann der Magen das verarbeiten? Ja, ich weiß es nicht, aber bis jetzt habe ich noch nie irgendwie Probleme gehabt. Hm. Da hast du es noch niemandem erzählt? Nee. Hat das, wenn du das isst, ich frag's mal, ich muss jetzt mal alles fragen, was eventuell möglich ist. Hat das was Sexuelles? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Hm. Hast du eine Freundin? Nee, habe ich nicht. Und du hast es noch niemandem erzählt? Und du hast es noch niemandem erzählt? Nee. Das ist ja rätselhaft. Du machst mich ganz sprachlos, merkst du? Ja, also, ich weiß nicht, also allzu eklig finde ich das aber auch nicht. Oh Gott, ja, nee, es gibt schlimmere Sachen sicherlich, aber es ist halt so ungewöhnlich. Merkst du denn, dass das mehr wird, so in den letzten Monaten oder in der letzten Zeit? Nee, eher weniger. Ach so. Würdest du auch mal gerne die Haare von anderen Leuten probieren? Ja, weiß ich nicht, also kommt auf den Menschen drauf an. Dann nehmen wir mal an, du bist bist groß verliebt in jemanden. Mhm. Und könntest du dir das dann vorstellen? Ja, eigentlich schon. Ich vermute mal, dass Haare eigentlich nach nichts schmecken. Nee, also ganz leichten Geschmack, aber den kann man nicht beschreiben. Also gibt's nichts, was irgendwie vergleichbar wäre. Kommt auch noch darauf an, ob die sauber sind, ob da noch ein halbes Pfund Gel in den Haaren hängt. Ja, Gel hatte ich noch nie. Hast du noch nie? Nee. Wie findest du das denn selbst, dass du das machst? Ja, das ist, weiß ich nicht. Also ich finde das gar nicht so ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich ist es schon. Also ohne Wertung erstmal. Ich glaube, dass es nicht viele Leute machen werden. Ich weiß nicht, also haben glaube ich auch noch weniger ausprobiert. Andererseits will ich dir mal sagen, es gibt ja genügend Leute, die ihre Nasenpopeln essen. Eben, und das finde ich zum Beispiel sehr viel ekelhafter. In der Tat, du hast wirklich recht, ja. Ich habe neulich, stand neulich im Stau auf der Straße und beobachte so im Rückspiegel einen Fahrer, der hinter mir stand. Und der war ganz genüsslich am Bohren und Bohren und holte sich dann so ein dickes Ding raus, guckt sich das an und lutscht es dann genüsslich ab. Dagegen bist du ja schon ästhetisch mit deinen Haaren. Ästhetisch? Ja, ist ästhetischer, finde ich dann weniger eklig als das mit dem Nasenpopel. Ja, also Nasenpopel würde ich jetzt echt nicht essen, weil die sind ja irgendwie noch ekelhaft. Ja, das sehe ich genauso. Also Markus, lass das mal einfach so stehen. Ja. Also es ist ja nichts Perverses. Es ist irgendwie eine Marotte. Sagen wir eine Marotte von dir. Ja. Ne? Immer noch aufgeregt? Ja, sehr. Ich hoffe, dass du mir die Wahrheit erzählt hast, Junge. Ja, natürlich. Dann ist alles okay. Dann mach was du willst. Es ist ja weiter nicht schlimm. Ja, okay. Alles Gute, Markus. Okay, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Der Markus isst Haare. Aber er hat ja wirklich recht mit den Nasenpopeln. Das ist in der Tat ekliger. Es ist wirklich ekliger. So, Sigrun. Sigrun ist 70. Und jetzt mein Gast. Hallo, ja, Sigrun. Ja, hallo, Domian. Sigrun. Ja, schön. Schön, mit dir zu sprechen. Schön, dass du da bist. Der Markus hat dich nicht angeschwindelt. Im Laufe des Gesprächs werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, weil ich habe auch Leute kennengelernt, die das machen. Ach, siehst du, ja. Hab ich noch nie in meinem Leben gehört. Mehr als du denkst. Nicht mal hier in dieser Sendung, wo wir ja alles hören. Mehr als du denkst. Weil wir sprechen ja, oder ich hatte ja gesagt, über die Trichotillomanie. Ja, das... Ich hatte... Du erklärst es noch. Ja. Eheschwierigkeiten, es war so um die 90er Jahre, ja. Mhm. Und die Ehe lief nicht mehr so gut und ich fing an, mir Haare auszureißen. Mhm. Aus Verzweiflung. Und ja, es ist, also dieser leichte Schmerz, es ist kein toller Schmerz gewesen, ja. Aber dieser leichte Schmerz, ich habe immer gedacht, dass später, wie das vorbei war, habe ich gedacht, das ist so wie wenn man sich ritzt oder so. Ja, ja? Das kann. Die Menschen genau. Tun sich weh, ne? Ja. Du hast sie ausgerissen, aber dann weggeschmissen, die Haare. Und immer so neben, wenn man so auf der Couch saß, unbeobachtet, meistens, wenn ich alleine war, ja, der Ehemann war wieder mal nicht da oder so, ja, und dann greift man da automatisch hin und reißt eben die Haare aus. Wie viele hast du ausgerissen? Ja, das war immer so ein kleiner Bündel, ja, so, den man dann auf dem Boden liegen sieht. Ich war damals entsetzt und habe das dann immer schnell weggemacht, den Mülleimer geschmissen und so, ja. Aber zwei, drei Tage später ging das wieder los, ne? So stark, dass du richtige Haarlücken... Richtige Lücken, ja. Ah. Und das Schlimme ist natürlich, wenn du dann zum Friseur gehst, ne? Ja, was haben Sie gemacht? Ich hatte schulterlange Haare und die Friseuse sprach mich dann eines Tages an und sagt, dann hast du Haarausfall, aber das ist nicht kreisrund, was ist denn das? Mhm. Naja, und mit der Zeit habe ich der dann immer erzählt, ich hätte hormonelle Störungen und da würden Haare ausfallen, aber ich hätte jetzt ein Medikament. Ja, und dann irgendwann wechselst du mal den Friseur, ne? Ja, natürlich, ja, klar. Wenn der so viel fragt und so. Wie lange ging das so? Das ging über zwischen 3 und 5 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Sind da Haare übrig geblieben? Ja, ja, natürlich. Also ich hatte so über dem Ohr und hinterm Ohr waren die Lücken gewesen. Das waren so meine Hauptplätze. Es sah ja nun auffällig dann nicht schön aus. Nein, aber die langen, ich hatte schulterlange Haare, die von oben fielen ja da drüber. Achso, die haben das kaschiert ein bisschen. Ja, so ein bisschen kaschiert. Ne? Und wie hörte das dann wieder auf? Das hörte auf, als ich von einer Ärztin hörte aus Hamburg, die über diese Trichotillomanie eine Doktorarbeit geschrieben hat. Mhm. Das fiel mir, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich es im Radio gehört habe oder so. Und die sprach von Selbsthilfegruppen und hat eben auch gesagt, dass es so viele Menschen, meistens Frauen gibt, die das machen. Zu meinem Entsetzen habe ich das gehört, ja. Bist du dann in so eine Selbsthilfegruppe gekommen? Genau. Ach, ich habe dann eine Selbsthilfegruppe gefunden und war also erschüttert. Es waren etwa 12 Frauen. Nur Frauen? Frauen, Mädchen, junge Frauen, Mittelalter. Und mal diese Leiterin der Selbsthilfegruppe, die setzte plötzlich ihre Perücke ab und hatte eine totale Glatze. Und das war alles rausgerissen? Alles rausgerissen. Das war die Leiterin der Selbsthilfegruppe, die also selbst betroffen war auch? Ja. Und die erzählte eben, dass sie wohl finanzielle Schwierigkeiten, geschäftliche Schwierigkeiten hatten. Also wohl ist es ein psychisches Problem, ne? Ja. Muss wohl daherkommen. Ja. Und erzählte mir das und andere Frauen lüfteten dann so die Stirnhaare und da kamen richtige Löcher raus. Also die hat mir so drüber gekämmt, ne? Mhm. So wie manchmal Herren, die wenig Haare haben, kämmen sie von hinten nach vorne. Ja, ne? Genau. Ja, genau. War es denn so, dass wirklich alle Frauen, die da saßen, alle. Ja, alle irgendein seelisches Problem hatten, großes. Ja. Minderwertigkeitskomplexe, Eheprobleme. Mhm. Also es kam wohl, wie gesagt, jeder hatte irgendein anderes Problem. Wir haben auch da ganz offen drüber gesprochen. Mhm. So, wenn man dann weiß, was die Ursache ist, ja. Wie geht man denn dann weiter vor? Manchmal kann man ja die Ursachen nicht direkt dann lösen. Ja, also diese Leiterin, das war das Kuriose, die sagte, ich habe die dann gefragt, weiß denn ihr Mann, die war verheiratet, hat Kinder, ne? Mhm. Habe ich gesagt, weiß denn ihr Mann, was sie, sagt sie, ja, ich laufe ja zu Hause ohne Perücke rum. Mein Mann, das ist so akzeptiert. Wie bist du denn dann da rausgekommen? Ich bin rausgekommen, das war für mich ein Schock. Dass du das gesehen hast da? Ja, also ich war so erschrocken, als ich diese jungen Mädchen sah, die also wirklich Handteller große Haarlücken am Kopf hatten und das so kaschierten so ein bisschen und dann auch die Verzweiflung, ne? Ein Mädchen, die noch nie einen Freund hatte und so weiter. Mhm. Deswegen frage ich jetzt wegen dem Markus, der eben diese Haare essen, waren zwei Mädchen dabei, die das auch gemacht haben. Ach so, daher weißt du das. Ja. Wie oft bist du dann in diese Gruppe? Also ich bin über ein Jahr dorthin gegangen, das hat mir schon sehr geholfen, muss ich sagen. Weil man sich da immer aussprechen konnte und ganz offen alles erzählen konnte. Ganz genau. Wurde auch also während diese Selbsthilfegruppe zusammensaß, hat man sich da auch die Haare rausgerissen? Nein. Das nicht. Kurioserweise, keiner hat die Haare angerührt, ja. Auch komisch, ne? Da ist doch nur alles ganz offen gewesen. Genau, gerade die Problematik, ne? Mhm. So, du bist ein Jahr dorthin gegangen. Ja, ging es dann besser? Dann ist natürlich, meine Ehe ist geschieden worden. Also mir ging es dann auch seelisch etwas besser. Mhm. Ja, und dann, selbst mein Sohn, der war damals, glaube ich, 15, der hat oft gesagt, Mama, lass die Haare in Ruhe, ja. Mhm. Und ich habe das natürlich immer gedacht, keiner sieht's. Ne? Mhm. Natürlich hat der das auch schon gesehen, dass ich da Haare ausreiße. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ne? Aber man denkt ja immer, man ist unbeobachtet und keiner kriegt das mit. Ne? War das ein zündender Satz, dass der Junge das gesagt hat? Ja, auch. Ja. Also dann habe ich gedacht, oh Gott, was mache ich denn da? Ja. Und man ist ja als Frau auch ein bisschen eitel. Ne? Ja, klar. Und das hat mich dann doch sehr gestört, dass ich da beim Friseur angesprochen wurde, mein Kind mich angesprochen hat. Das heißt, das Kind, ein Jahr Selbsthilfegruppe und die Ehe war geschieden, dann ging es bergauf. Ja. Und dann habe ich gesagt, also da muss ich die Finger davon lassen. Und hat das denn so von heute auf morgen geklappt? Nein, es hat eine ganze Weile gedauert. Verstehe. Ja. Das in der Regel dann immer noch mal, wenn ich in Stresssituationen kam oder irgendein Problem war, ja, dann habe ich gemerkt, ich gehe da wieder an die Haare. Nun ist das eine ganze Weile her schon. Ja. Zupfst du heute manchmal? Nein. Gar nicht mehr? Nein. Nie mehr, auch wenn es heikel wird oder stressig wird? Nein. Oder völlig weg. Super. Ja. Also ich bin sehr froh darüber, weil manchmal sieht man ja Frauen, die drehen so an den Zöpfen oder an den Haaren. Mhm. Als Kind macht man das auch schon mal. Genau, ne? Aber dieses Ausreißen, also das ist schon ein leichter Schmerz und der hilft einem da irgendwie, wie bei dem Rasierklingenschneider. Also, ne? Du hast das ja auch gerade gesagt. Das ist vielleicht vergleichbar mit dem Ritzen, vielleicht auch vergleichbar mit exzessivem Fingernägelkauen. Ja, auch. Das ist auch sowas, sowas in der Richtung. Ja, machen ja auch viele junge Leute, sieht man ja das. Ja, aber mit dem Haare essen, das hat mich auch damals entsetzt. Ja, das haben die in der Selbsthilfegruppe erzählt. Ja. Zwei junge Mädchen, die eine war, glaube ich, erst 23 oder so, ja. Weißt du, ob das gesundheitlich unbedenklich ist? Das ist unbedenklich. Ja. Ich habe die auch gefragt damals. Ja. Also sie waren genau die gleiche Frage, wie du gestellt hast. Ja. Ne? Ich habe gesagt, wie schmeckt das denn und so. Die sagt, ich weiß nicht, das ist wie ein Zwang. Mhm. Ja. Und die Magensäure wird es dann wahrscheinlich auflösen und dann wird das verdaut. Ja, wahrscheinlich. Also die hatten keinerlei Probleme. Ja. Aber die haben auch wirklich, so wie der Junge das beschrieben hat, Haare gegessen. Mhm. Also du kannst ja aus deiner Erfahrung sagen, wenn man das hat, geht in eine Selbsthilfegruppe. Das kann auf keinen Fall schaden. Ja. Und parallel dazu sollte man sich auch vielleicht dann weiter um sein Leben kümmern, dass man vielleicht zu einem Therapeuten geht oder selbst Entscheidungen trifft und guckt, woher kommt es genau. Ja, da waren sehr häufig Beziehungsprobleme. Ne? Kann ich mir vorstellen, ja, ja. Ja, sehr häufig Beziehungsprobleme. Und wie gesagt, den Namen Trichotillomanie kennt kein Mensch. Ich habe schon viele Leute gefragt, kennst du das oder so, ja? Ich habe auch schon Ärzte gefragt, die kennen das gar nicht. Ja, ja, das hat man. Und diese Ärztin, die hat das so beschrieben, dass es eben ganz, ganz viele Frauen gibt, die das haben. Ja, Frauen, die Perücken tragen und man weiß gar nicht, die hat vielleicht gar keine Haare mehr, die reißt sie aus. Und das ist ein extremes Tabu, niemand spricht darüber und alle versuchen es zu kaschieren, soweit es irgendwie möglich ist. Ja, ja, ganz genau. Sehr interessant, Sigrun. Vielen, vielen Dank für den Anruf. Ja. Sehr, sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Also glaub dem Markus, er hat sich geschwindelt. Nein, nein, ich glaub's dir auch. Liebe Sigrun, alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, dir. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, Thema Haare, Stefan, 34. Hallo Stefan. Hallo, Domian. Hallo Stefan. Du hast auch zum Thema Haare angerufen. Ja, ich habe gestern Abend mal eben aufgeschnappt. Ich denke, jetzt kommst du heute Abend mal zufällig rein. Ich habe seit meinem 13. Lebensjahr kreisrunden Haarausfall. Ach, seit deinem 13. Lebensjahr schon? Ja, ich sage immer so schön, mir sind gerade die Haare am Sack gewachsen, um das jetzt mal eben so überspitzt zu sagen. Und da sind sie mir auch bald wieder ausgefallen. Aber der kreisrunde Haarausfall betrifft ja nur den Kopf. Nein, das denkst du. Ach. Nein, nein, das ist, also wie gesagt, also das fängt im Kopf natürlich an, in so 5-Mark-Stück großen Löchern. Ja. Beim Bürsten morgens fängt das an, du hast aber ziemlich viele Haare in der Bürste und dann hast du auf immer so richtig 5-Mark-Stück große Löcher am Kopf. Also es geht so schnell, über Nacht. Das zieht sich hin, ja, über Nacht, das zieht sich, ich sag jetzt mal, es hat sich bei mir circa ein Jahr hingezogen, bis mir die letzten Haare ausgefallen sind, das war die Schambehaarung. Mhm. Ich sag mal, fängt am Kopf an über die Wimpern, über die Augenbrauen, über die Wimpern und die letzten Haare sind dann die im Genitalbereich. Wie siehst du jetzt aus, heute, wenn ich dich sehen würde, beschreib? Immer noch ohne Haare, beziehungsweise. Also komplett ohne Haare? Ja, ja, komplett ohne Haare. Ach so, das heißt, mit dem kreisrunden Haarausfall fing es an, aber dann war irgendwann nichts mehr übrig mit Haaren. Da waren so viele kreisrunde Haarausfälle passiert. Genau, das hat mit dem Kopfbereich nichts zu tun. Das zieht sich also über den ganzen Körper. Ja, ja. Nun, das fängt zwar oben rum an, wie du schon richtig gesagt hast. Ja. Und dann zieht sich das also über den kompletten Körper. Nun, und die letzten sind dann, ist halt untenrum, jetzt habe ich das, wie gesagt, ich werde jetzt 35 dieses Jahr. Ja. Jetzt kriege ich auf einmal seit Anfang, ich hatte zwischendurch immer schon mal so ein paar neckische Barthaare, die ich auch schon mal dann über so ein, mal so 5 Zentimeter abwachsen, also einzelne Haare. Ne? Und ich sage jetzt mal, seit Januar, ich werde jetzt 35, auf einmal kriege ich wirklich wieder Bartbehaarung. Und ganz ehrlich, stört mich das so ein bisschen. Da muss ja klar, wenn, du wenn, kennst es gar nicht anders. Ne, genau, du kennst das 20 Jahre lang nicht. Und, ja, ja, ja. Ne? Ich habe mal mit einem Arzt gesprochen und der erzählte mir oder mutmaßte, dass gerade der kreisrunde Haarausfall immer eine starke seelische Ursache hat. Ist das, siehst du es auch so? Das bei mir persönlich nicht, aber die Diagnose kenne ich natürlich auch. Ich bin dreimal für 13 Jahren, also ich hatte, habe ich wieder, ich persönlich irgendwelche seelische Probleme gehabt, selbst familiär, irgendwelchen Beziehungen oder sonst irgendwas gewesen. War alles normal? War alles normal. Wie gesagt, ich war damals viel, die Uniklinikum Münster, die hatten damals schon, was das angeht, schon eine Untersuchungsstation. Weiß man denn bei dir die Ursachen? Ja, bei mir persönlich weiß man die Ursache eben nicht. Es gibt also bei über 70% der Fällen, die diese Krankheit überhaupt haben, ist das psychosomatisch bedingt. Ja. So ähnlich wie die Dame das gerade sagte. Ja. Nicht, dass sie die Haare ausrupfen, sondern ich sage jetzt mal nach schweren psychischen Störungen, weil auch bei über 70% der Fälle sind es Frauen. Ach so. Durch Scheidungsfälle oder sowas. Aber da kommt das. Ist ja verrückt, dass man das dann bei dir, kann man es nicht herausbekommen, nicht festsetzen, festlegen, woher es kommt. Nein, die haben mir Blut abgenommen ohne Ende damals. Ich war bei diversen Ärzten und hast du nicht hin. Mit 13, mich wollten sie auch zum Psychologen schicken, da habe ich mit 13 Wochen gesagt, habt ihr so noch alle? Ich sag, mir geht's gut. Ich sag, ich war in der Schule, ich sag jetzt nicht Klassenbester, aber ich war da immer relativ gut. Ich war zwar nicht immer ich gehörte zweimal schon zu den Stabileren. Ja. Ich war Klassensprecher. Also du bist nicht gehänselt worden wegen der Ausfall? Nein, genau, das wollte ich gerade dabei sagen. Also ich war in der Jugendarbeit bei der Kirche schwer aktiv. Also gehänselt worden bin ich natürlich schon. Was mir aber von vielen Klassenkameraden da auch schwer, da wurde ich viel entlastet. Ich hab, man kriegt das schon mit, das will ich gar nicht bestreiten, das ist gar keine Frage. Also da waren welche, die dir beigestanden haben dann? Ja, genau. So. Das waren nicht nur wenige, das war so die Masse. Wie reagiert denn die Frauenwelt auf dich? Wie soll ich da jetzt, was soll ich dazu sagen? Also wie gesagt, ich bin nicht der Schlankste. Ja. Aber ich sag mal so, eigentlich habe ich damit keine Probleme. Ja, also. Das ist so, ich habe das jetzt 20 Jahre und man lebt damit. Ja. Ich sag jetzt mal einen ganz blöden Spruch, den habe ich immer gesagt, ich sage, solange ich noch einen hochkriege, bin ich noch nicht krank. gute Einstellung. Gesunde Einstellung. Ja, hört sich doof an, aber. Ja, also das heißt für mich, du hast dich damit arrangiert, es ist wie es ist. Ja, ich hätte jetzt wirklich, ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte jetzt mehr ein Problem damit, wenn mir jetzt auch wieder am Kopf Haare wachsen würden nach über 20 Jahren. Ja. Als wir, wenn ich einfach so bleibe, weil mich kennt man jetzt so. Ja, verstehe. Und die paar Barthaare, die jetzt kommen, die rasierst du ab. Ja, gut, da muss ich durch. Stefan, danke für deinen Anruf und dass du uns von dir erzählt hast. Sehr nett. Ja, bitteschön. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Julia. Julia ist 22. Guten Morgen, Julia. Guten Morgen, Domian. Hallo, Julia. So, hallo. Jetzt bist du dran zum Thema. Ja, also ich bin seit einem halben Jahr examinierte Krankenschwester. Ja, Gratulation. Danke. Sehr gut. Und arbeite auf einer Krebsstation für Leukämieerkrankte. Ja. Und muss sehr, sehr häufig den Patienten die Haare abrasieren. Mhm. Was mir persönlich sehr, sehr, sehr schwer fällt, gerade den Frauen, die sehr, sehr lange Haare haben und man sieht, dass sie wirklich alles machen, um ihre Haare wirklich gut zu pflegen. Mhm. Und dann komme ich halt als Krankenschwester rein und werde von den Patienten angesprochen, das ganze Kopfkissen ist voller Haare. Und mir tut das in der Seele weh, weil ich persönlich ganz, ganz lange schwarze gelockte Haare habe. Mhm. Nicht immer angesprochen werde, was ich für schöne Haare habe und komme dann als Schwester dahin und muss ihnen dann tatsächlich die Haare abrasieren. Das glaube ich, dass das schwer ist. Wann, zu welcher Zeit werden die Haare denn abrasiert? Also die Haare fangen ja meistens aus in der Chemotherapie, also während die Chemo läuft. Mhm. Also da fängt das halt alles schon an. Also die Haare werden nicht vorher vorsorglich schon abgeschnitten? Nee. Also es gibt welche, die machen das. Also es gibt freiwillige Patienten, die machen das direkt im Voraus schon. Mhm. Aber es gibt halt auch Frauen, die wollen das halt nicht einsehen und wollen ihre Haare so lange behalten, bis sie halt schließlich von selber dann ausfallen. Gibt es auch Chemotherapien, bei denen die Haare nicht ausfallen? Da kann ich jetzt gerade gar nicht viel zu sagen. Ich weiß aber allerdings, dass es nicht bei allen Menschen so ist, dass bei einer Chemo alle Haare ausfallen. Also das ist nicht überall so. Eine kleine Resthoffnung ist dann für die Leute da und deshalb probieren sie es erstmal aus. Ja, ganz genau. Und dann fällt es aber schon, dann fallen doch viele Haare aus und dann musst du ran und dann wird alles abrasiert. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, halt bei den Frauen, die wirklich lange Haare haben, ist das wirklich super, super, tut mir das selber in der Seele weh. Wie reagieren die denn? Was sagen die zum Beispiel dann, während du das machst? Ja, die führen mal, also entweder sitzen sie ganz ruhig da und lassen alles über sich ergehen, oder weinen wirklich vor sich hin. Und ich sage dann halt auch immer, wenn ich aufhören soll, sagen sie bitte Bescheid. Ja, aber die wissen halt ganz genau, dass wenn ich das halt nicht mache oder wenn eine Kollegin von mir das nicht macht, dann wird die Patientin irgendwann aufwachen und in ihren eigenen Haaren liegen. Ja, ne? Das wissen die Leute ja, genau. Ja. Und es gibt dann wirklich Patientinnen, die weinen, während du die Haare abschneidest. Ja, ganz, ganz viele. Stell ich mir also bei Männern nicht so, bei Männern ist es nicht so. Mhm. Das ist halt wirklich überwiegend wirklich nur bei Frauen. Ist ja auch klar. Es ist ja auch für Frauen in der Regel schwieriger, mit einer Glatze rumzulaufen als für einen Typ. Ganz genau. Weil in unserer Gesellschaft das eben nicht en vogue ist, dass Frauen so kurze Haare haben. Das ist halt eine Modeerscheinung. Wenn das hier auch mehr Mode wäre, dann wäre das für die Frauen wahrscheinlich auch einfacher. Es ist halt auch irgendwie so meine Aufgabe, die Patienten halt auch dann wieder zu motivieren, zu sagen, die Haare kommen wieder, die Haare... die Haare wachsen wieder. Das kann zwar ein bisschen dauern, aber die wachsen wieder. Und in der Zwischenzeit kann man sich eine Perücke zulegen. Oder was jetzt momentan super, super modern ist, auch jetzt für die Zuhörer, die auch an Krebs leiden, es gibt super, super schöne Kopftücher. Es gibt wirklich total schöne Kopftücher, mit denen man wirklich super, super viel machen kann. Man kann ja auch Das habe ich einer Patientin halt auch versucht zu übermitteln, weil sie mich gefragt hat, ja, was ist besser, Perücke oder Tuch? Da habe ich gesagt, ja, es kommt drauf an, wie, ob sie das möchten, dass man das sieht, dass sie Krebs haben. Also mit sie hat sich halt für das Kopftuch entschieden, was ich persönlich gut fand, weil ich auch zu ihr gesagt habe, man sieht, dass sie zu ihrer Krankheit stehen. Das heißt also, bei dem Kopftuch würdest du sagen, ja klar, da sieht man das, dass das wahrscheinlich der Hintergrund ist. Bei einer Perücke kann man es völlig überdecken. Übrigens, apropos Perücke. Gut, es gibt auch natürlich mal wieder, es gibt auch ganz, ganz verschiedene Perücken. Ne? Ja, ja, natürlich. Ich habe gerade ja eine für dieses Foto aufgezogen vor der Sendung. Das war ein ganz billiges Ding, aber das ist unangenehm, finde ich. Das ist wie eine Badehaube und man schwitzt da drunter und wahrscheinlich gibt es schon modernere, die ein bisschen besser belüftet sind und das angenehm ist. Ja, es kommt dann halt auch jemand Spezielles vorbei und misst dann halt auch alles aus. Ach so. Also ich war persönlich, wo das stattgefunden hat, war ich noch nicht dabei. Aber ich weiß, dass es das gibt und das ist auch nicht gerade ganz günstig. Ja, ja, genau. Das so eine Maßanfertigung quasi. Das ist teuer. Ich meine, die Männer können ja gut einen Cappy tragen, ne? Oder eine Mütze oder irgendwie so ein Cappy einfach. Irgendwo. Ja, aber man wundert sich ja auch nicht so über Männer, die jetzt kurze Haare haben. Das stimmt. Nicht das so stimmt. Sehr wie bei Frauen. Sag mal, Julia, 22 Jahre alt, seit einem halben Jahr bist du examinierte Krankenschwester und dann gleich auf so einer schwierigen Station. Wie gehst du damit um, mit diesen vielen, vielen schweren Schicksalen, die du da erlebst alltäglich? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war schon immer mein Traumberuf. Und klar ist das super, super schwer, Menschen zu sehen, wie die quasi darunter leiden oder gerade erst die Diagnose erfahren haben. Für mich auch immer wieder eine Herausforderung, wie gehe ich auf den neuen Patienten zu. Und das ist immer wieder schön, wenn die Chemo erstmal beendet ist und die erstmal dann für, ich sage jetzt mal, 2-3 Wochen nach Hause gehen können. Wunderschön zu sehen, wie die sich freuen, wieder nach Hause zu kommen. Ja, natürlich, klar. Und es sind ja immer die gleichen, also ich komme auf die Station und es sind fast immer die gleichen Patienten wieder da. Und das ist dann wieder so vertraut einfach. Und wahrscheinlich wunderschön, wenn du merkst, dass eine Therapie angeschlagen hat und die Leute, dass es den Leuten wirklich wieder besser geht oder sie gar ganz gesund werden wieder. Ja, ganz genau. Ja. Das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Nochmal eine Frage zu den Haaren. Für wen ist es schwieriger? Wir reden hauptsächlich über Frauen. Für welche Frauen ist es schwieriger, sich die Haare ganz abschneiden zu lassen? Für jüngere Frauen oder für ältere Frauen? Ich würde sagen, mehr so die Mittelklasse. Also ich bei mir auf der Station hatte ich jetzt nicht allzu viele junge Damen mit Leukämie, sondern mehr so im mittleren Alter bis hin schon so so bis zu die Anfang 70. Also da geht's halt auch noch. Aber so die in so einem mittleren Alter sind, die sind halt echt schon haben die Haare auch schön lang, achten da wirklich drauf. Ja, die ist das besonders schwer. Ja, ja. Vor allem auch, was sagt mein Mann, findet mein Mann mich noch schön? Das sind die Fragen, die bei denen halt dann durch den Kopf gehen. Wenn du diese Arbeit machst, und die machst du jeden Tag, wie du sie uns beschrieben hast, also nicht nur die Haare schneiden, sondern eben auch die Arbeit als Krankenschwester, hast du da manchmal Angst, dass du auch so eine Erkrankung kriegen könntest? Ja, definitiv. Also es ist ja nicht nur so, dass auf meiner Station nur... Also klar, die Hauptdiagnose ist Leukämie, aber es gibt auch Patienten, die haben Leukämie und gleichzeitig noch AIDS oder Hepatitis B oder MRSA oder sonst was. Natürlich habe ich da Angst. Ist auch ganz normal, ne? Dass man das gar nicht so von sich wegdrücken kann, dass man so eine Überlegung hat, wie wäre das, wenn man sollte einfach Respekt haben. Man sollte Respekt vor jeder Krankheit haben einfach. Gute Einstellung für eine junge Krankenschwester, finde ich sehr, sehr gut. Julia, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich bedanke mich auch. Viel Erfolg in deinem guten Beruf, in deinem so wichtigen Beruf für uns, für die Gesellschaft. Das ist ein sehr wichtiger Beruf, den du ausübst. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. Unser Thema Haare in der Technik Christoph Gellert. Morgen sind wir mit einer freien und offenen Themennacht. Hier, ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet oder ihr mailt uns domian@wdr.de und bitte, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer immer mit in die Mail reinzuschreiben. So, jetzt wünsche ich, es kämmt euch eure Haare schön nochmal, bevor ihr ins Bett geht, und ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.